Scharlatane, Verrückte, Ausbeuter. Es gehört zu den Binsenweisheiten postkolonialer Theorien, dass in der Begriffsbildung des Westens, und dazu gehören auch die sich an Westeuropa orientierenden Zaren, das Fremde erst konstruiert wird und dass die damit einhergehende Stereotypisierung und Abwertung den eigenen Machtinteressen dienen. Heute fallen dazu Begriffe wie Authoring und Framing. Das Bild des Fremden wird entworfen, um sich selbst in Abgrenzung dazu als überlegen zu definieren, sowie Unterwerfung und Ausbeutung zu legitimieren. Es ist ja nur zu deren eigenen Besten, wenn nicht gar zum Fortschritt der Menschheit. Die Erfindung des Schamanen ist ein besonders eindrückliches Beispiel für diese Prozesse. In diesem Fall auch für das Framing, das Setzen eines Wahrnehmungs- und Handlungsrahmens. Schamanismus wird, wie gesehen, zunächst als christlicher Gegenbegriff, als Antonym konstruiert. Wenn dann diese Mixtur aus Teufelswerk, Scharlatanerie und Irrsinn als die Religion ganz Sibiriens beschrieben wird, denunziert das alle Menschen dort als Dämonengläubige, wenn nicht Teufelshörige. Zumindest naive, halb verrückte und primitive Menschen, die entweder vom Bösen selbst oder zumindest von Schwindlern und Betrügern beherrscht werden. Da ist es erste Christenpflicht, sie zu christianisieren und mit der Zivilisation zu beglücken. Wegen seiner Vielschichtigkeit war der Schamanenbegriff über die Zeiten hinweg einsetzbar. Das Ziel blieb stets die Europäisierung, die Modernisierung Sibiriens, das heißt die koloniale Erschließung der unendlichen Weiten, um den unvorstellbaren Ressourcenreichtum möglichst effektiv auszubeuten und gleichzeitig ein immer perfideres Straflagersystem aufzubauen. Bereits die Zaren verbannten politisch Missliebige nach Sibirien. Stand also am Anfang die christlich motivierte Intention des Bekämpfens angeblich dämonisch-teuflischer Umtriebe im Vordergrund, verlor das an Bedeutung, als die russische Kaiserin Katharina II., genannt die Große, im Geiste der Aufklärung auf religiöse Toleranz setzte und der Teufelsglaube in Europa massiv an Boden verlor. Katharina II., übrigens eine deutsche Prinzessin, korrespondierte mit Voltaire. Denis Diderot weilte an ihrem Hof in St. Petersburg. Doch tolerierte man nun den Schamanismus und damit die Vielfalt indigener Praktiken? Nein, Katharina II. Trieb weiter die Europäisierung Sibiriens voran und diffamierte die Schamanen, diesmal als Scharlatane. Deren schlichte Existenz war ihr ein Dorn im Auge, sah sie in ihnen doch Repräsentanten der unaufgeklärten Rückständigkeit des Russischen Reichs.